Kapitel 16. Eine Erfahrung, die Jesus machte. Dieses Zitat, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem Wort lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, wird nur zweimal in der Bibel verwendet. Das erste Mal in 5. Mose 8, als die Menschen wortwörtlich keine materielle Versorgung und kein Brot hatten und Gott durch die Kraft der Worte, die aus seinem Mund hervorgingen, Manna schuf, was reale materielle Versorgung bedeutete. Und dann wird das Zitat ein zweites Mal erwähnt, diesmal befand sich Jesus in der Wüste. Er hatte Hunger, aber nichts zu essen. Es erging ihm genauso wie dem Volk Israel. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Mt 4, 2-4. Was geschah in der Wüste? Jesus hatte gerade 40 Tage in der Wüste gefastet. Es gab dort nichts zu essen. Ich weiß nicht, ob du jemals 40 Tage ohne Nahrung zugebracht hast oder nicht. Vor 2 Tagen, zu der Zeit, als ich gerade dieses Buch schrieb, hatte ich gerade ein 40-tägiges Fasten ohne jegliche Nahrungsaufnahme beendet. Falls du es noch nie gemacht hast, weißt du wahrscheinlich nicht, was es bedeutet, wenn die Bibel davon spricht, dass Jesus hungrig war, nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte. Mt 4,2. Menschen essen ein paar Stunden nichts und sagen, sie haben Hunger. Aber das war nicht diese Art von Hunger, der Jesus begegnete. Ich lade dich ein, einmal 40 Tage keine Nahrung zu dir zu nehmen, dann wirst du verstehen, wie es Jesus in der Wüste erging. Er war wirklich hungrig. Was war passiert? Es ist interessant zu sehen, dass an den einzigen beiden Stellen, wo dieses Zitat in der Bibel verwendet wird, eine Situation beschrieben wird, in der sich Jesus sowie auch das Volk Israel zu unterschiedlichen Zeiten in der Wüste befanden und Ähnliches erlebten. Warum war Jesus in der Wüste? Er war in der Wüste, weil der Geist Gottes ihn dorthin geführt hatte. Warum war das Volk Israel in der Wüste? Sie waren dort, weil Gott sie hingeführt hatte. Warum war Jesus hungrig? Er war hungrig, weil der Geist Gottes ihn hungern ließ. Warum war das Volk Israel hungrig? Sie waren hungrig, weil der Geist Gottes sie hungern ließ. Kannst du die Parallelen in den beiden Begebenheiten erkennen? In welchem Zusammenhang sagte Jesus, der Mensch solle nicht vom Brot allein leben, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht? Warum erwähnt die Bibel in Matthäus 4, dass Jesus hungrig war? Wussten die Menschen vielleicht nicht, dass man nach 40 Tagen ohne Essen hungrig wird? Nichts steht zufällig in der Bibel, sondern immer aus einem bestimmten Grund, um uns eine wichtige Lektion zu lehren. Erst als es Jesus hungerte, sagte der Teufel zu ihm, verwandle diese Steine in Brot. Was antwortete Jesus sogleich? Er sagte, der Mensch soll nicht vom Brot allein leben, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Brauchte Jesus zu der Zeit geistliche Nahrung? Nein, brauchte er nicht. Er selber ist das Brot des Lebens. Die Bibel erwähnt hier ganz spezifisch, dass Jesus hungrig war, weil er etwas zu essen brauchte und keine geistliche Nahrung. Ohne etwas Richtiges zu essen, wäre er verhungert. Der Teufel wusste das, deshalb versuchte er ihn, und sagte, er solle die Steine in Brot verwandeln. Als Jesus dem Teufel antwortete, der Mensch solle nicht vom Brot allein leben, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, zitierte er aus 5. Mose 8,3. In diesem Vers brachte das Wort Gottes keine geistliche, sondern richtige Nahrung hervor, nämlich das Manna vom Himmel. Mit anderen Worten, Jesus glaubte, dass wenn sein Vater auch nur ein Wort sagen würde, Speise da wäre. Er würde durch die Kraft von Gottes Wort übernatürliche Versorgung empfangen.